Das genau war es, was er uns lehrte, dass man in der Politik nicht anders sein sollte als im privaten Leben. Deshalb finde ich es ein wenig irritierend, dass diese Seligsprechung nicht vorankommt. Giulio Andreotti, trotz seines hohen Alters immer noch eine der grauen Eminenzen der italienischen Politik, setzt sich für seinen politischen Ziehvater ein, für Alcide De Gasperi, der den jungen Römer Andreotti 1947 mit nur 28 Jahren zum Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten machte. Damit begann die lange politische Karriere Andreottis. Alcide De Gasperi, 1881 geboren und 1954 gestorben, gehörte nach dem Ersten Weltkrieg mit Luigi Sturzo zu den Begründern des PPI, des Partito Popolare Italiano, der italienischen Volkspartei, aus der noch während des Zweiten Weltkriegs 1942 zunächst noch illegal die DC, die Democrazia Cristiana, hervorging, die fast 40 Jahre lang die Geschicke des Landes bestimmte. Der entschiedene Antifaschist und überzeugte Katholik De Gasperi, der allerdings eine Zusammenarbeit mit Mussolini nicht ablehnte, weil er im Gegensatz zu Don Sturzo eine Regierungsbeteiligung des PPI befürwortete, leitete als Präsident des Ministerrats selbst 7-mal die Regierungsgeschäfte. Seine untadelige Lebensführung galt vielen als vorbildlich, so dass seine Anhänger gleich nach seinem Tod eine Seligsprechung forderten. Doch das erst 1992 von der Bischofskurie in Trient eingeleitete Seligsprechungsverfahren geht nur schleppend voran. Zu schleppend, meint Giulio Andreotti, der sich die Seligsprechung seines Mentors nun zu eigen macht. Giulio Andreotti. Wichtig ist doch daran zu erinnern, dass dieser Politiker nicht einfach nur auf der politischen Bühne wirkte. Er war ein Vorbild in allem, mit einem wirklich christlichen Lebenswandel. Dank Papst Benedikt dem 16. wird es jetzt mit der Seligsprechung hoffentlich vorangehen. Er ist ganz von der Sache überzeugt. Denn bei einem Besuch der römischen Basilika St. Laurentius vor den Mauern hatte sich der Papst kurz am Grab De Gasperis aufgehalten, um zu beten. Für die Befürworter der lang erwarteten Seligsprechung ein deutliches Zeichen, dass es jetzt endlich vorangeht. Darauf warten auch die neuen Christdemokraten in jenen kleinen Nachfolgeparteien, die aus der einstmals Jahrzehnte regierenden Democrazia Cristiana hervorgegangen sind. Denn seit dem Ende der Democrazia Cristiana und der turbulenten Neuorganisation christdemokratischer Nachfolgeparteien und ihrer politischen Ausrichtung nach links und rechts war der Gründungsvater De Gasperi fast völlig aus dem politischen Bewusstsein dieser Splitterparteien verschwunden. Nun zählt der Vater der Republik, wie der vatikanische Osservatore Romano De Gasperi nennt, wieder als Legitimationsfigur für den Anspruch, Politik im Geiste De Gasperis zu führen. Da käme ein seliger Alcide gerade recht. Und das nicht ohne Grund. Auch Silvio Berlusconi möchte sich an diesen Vorgang hängen. Und so erklärte er auch ganz unverblümt, dass eigentlich er selbst der politische Alleinerbe des PPI-Gründers sei. Berlusconi scheint aber nicht zu wissen, dass der Mann, als dessen Sohn er sich sogar bezeichnet, ganz anders als er über Kommunisten dachte. De Gasperi bezeichnete sie nicht als, Zitat Berlusconi, das Böse dieser Welt oder als Totengräber Italiens. De Gasperi akzeptierte die Kommunisten als politische Gegner und hatte sich sogar geweigert, das von Papst Pius XII. Geforderte Gesetz zum Verbot der Kommunisten auf den parlamentarischen Weg zu bringen. De Gasperi, auch das scheint Berlusconi zu übersehen, war zudem Verfechter einer Trennung von Kirche und Staat. Dazu der Journalist und Vatikanexperte Curzio Maltese. Bei den derzeitigen Diskussionen um Laizität und Kirchlichkeit bleibt unerwähnt, dass De Gasperi immer wieder Ärger mit der Kirche hatte, weil er sich zum Beispiel gegen staatlich finanzierte Schulen und Krankenhäuser aussprach. Vielleicht hat man es deshalb im Vatikan nicht besonders eilig oder ist möglicherweise sogar überhaupt nicht daran interessiert, diesen Mann selig zu sprechen. Denn dann würden ja all diese Geschichten wieder in die Öffentlichkeit kommen. Ich denke mir, dass der Fall einer Seligsprechung De Gasperis wohl abgeschlossen ist. In dem Sinn, dass es keinen seligen Alcide De Gasperi geben wird.